das Kabarett Bügelbrett. Frau Rutschki, war denn Prag dann der eine Spaltpilz, der dann die Orthodoxen von den weniger Orthodoxen in der Bewegung trennte? Da müssten Sie vielleicht Herrn Katritzke fragen. Für solche Fragen bin ich nicht zuständig. Kommen Sie ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Ob die 68 überhaupt, das ist ja das Thema, so furchtbar links war, in dem klassischen Sinne links, wie Sie es jetzt danach fragen, das ist ja eben die These, die ich vertrete, das war eben nicht so. Es ging auf andere Bereiche und war, nicht nur auf sozusagen Linksorientierung. Das betraf also nur sehr, sehr wenige und kleine Gruppen. Aber Herr Katritzke, 68 war ja der Höhepunkt und fast schon das Ende dieser breiten Bewegung. War Prag dann einer der Faktoren, die dazu führte, dass das auseinanderging? Ganz sicher. Es begann die Diskussion, wo man sich fragte, kann man mit Leuten ernsthaft zusammenarbeiten, die etwa die Niederschlagung des Prager Frühlings unterstützt haben. Wobei ein komplizierender Faktor, das gebe ich gerne zu, hat Frau Rutschki erwähnt, wir waren in der Tat Anti-Antikommunisten. Das heißt, wir haben die Politikfelder eigentlich trennen müssen. Wir sagten, deutschlandpolitisch, ostpolitisch sind wir natürlich für einen Ausgleich, für die Ostpolitik im Brandschen Sinne. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, aber das hieß überhaupt nicht, dass wir hinnehmen, was dort passiert war. Und in der Tat war es ein wichtiger Punkt, wo die Differenzen losgingen, nicht nur mit den, die wir damals Dekapisten nannten, also die der DDR nahestehenden Linken, sondern auch mit den Maoisten, die zum Teil ebenfalls, es gab ja verschiedene maoistische Gruppen, ebenfalls nicht sympathisiert haben mit dem Prager Frühling. Also es war wirklich ein wichtiges Thema, das dann weitere Wirkungen hatte. Ich darf das mal aus meiner Sicht sagen, denn ich war ja dann schon nach dem Examen praktisch beruflich, hauptberuflich tätig in der Auseinandersetzung mit dieser linken Studentenbewegung, mit der APO oder wie immer wir es nennen wollen. Als 68 diese Dinge um Prag passierten, habe ich dann festgestellt, auch in Analysen, ich habe das jetzt auch nochmal nachgesehen, dass hier wirklich der erste Bruch kam. Denn eins ist ja richtig, es war ja eine breite Bewegung, die mitlief. Wie viele Leute gesteuert haben oder nicht, das war eine Handvoll. Aber, und das war klar, das würde dann so nicht weitergehen, weil dieser Antikommunismus eben in dieser Frage nicht mehr überzeugend war. Man hätte dort genauso leidenschaftlich dagegen sein müssen, wenn es auch in den Herzen und Köpfen vieler so war, das will ich ja gar nicht abstreiten. Man hätte doch stärker damals hineingehen müssen und es war nachher das Vietnam-Engagement dann doch etwas schwächer, unglaubwürdiger, auch wie auch immer, zumal es denn ja nun langsam auch dann in Amerika abgewickelt wurde. Es fehlte jedenfalls, sagen wir mal, diese außenpolitische Komponente, die ich sowieso als nicht so wichtig an dieser Bewegung empfinde, praktisch als Impetus doch weitgehend abgebrochen. Frau Rutschki, dieser Anti-Anti-Kommunismus hatte ja auch zur Folge, dass man im Vergleich der Systeme Faschismus versus Stalinismus das DDR-Regime ein wenig, ja, wie soll ich sagen, leichter behandelte, oder? Das würde ich sagen, also auch aus meiner Erfahrung, also wenn man in West-Berlin lebte, konnte man ja, also ich hatte dann natürlich den westdeutschen Pass behalten, weil das auf Dauer dann einfacher war, nach drüben zu kommen. So, das war immer teurer, aber letztlich auch immer höflicher an den Grenzen. Man konnte ja eigentlich in der DDR auch ganz gut leben. Man macht sich ja auch jetzt ein bisschen Illusionen, wir politisieren jetzt sehr viel hier. Also ich bin nicht in die Politik gegangen, sondern beschäftige mich mit weichen Themen, also Frauen, Kinder, Pädagogik, Erziehung, Bildung, Kulturgeschichte, Literatur. Da sehe ich da sowieso so etwas breiter und weniger alles ausgerichtet auf Politik, wie Herr Radunski das natürlich aufgrund seiner Situation sieht. Die DDR hat man sich keineswegs schön geguckt. Also vor allen Dingen mir als in der Wolle gefärbte Antiautoritäre. Ein Grenzübergang brachte mich an den Rand des Wutausbruches. Je kleinkarierter das war, mit diesem Benzin abgefummelt, die Käsetüten leeren. Wir hatten also Freunde und wir haben also über viele, viele Jahre, seit 1900, Anfang der 60er Jahre, seit ich also hier in Berlin bin, etwas ältere Freunde, die eine Familie gegründet haben, im Kulturbereich tätig, nicht in der Partei, keine Stasi und so. Und man konnte da einfach sehen, wie das Alltagsleben in der DDR läuft, wie die über Stasi reden, über Zensur, über Theater, Kunst und so weiter. Und es war nicht so, dass alle Leute alle vermisst haben, den Spiegel zu lesen oder irgendetwas. Die Leute leben ja doch im Grunde auch anders. Und für uns war dann verblüffend, im Grunde auch festzustellen, bei der Kindererziehung, die mich nun besonders auch interessiert hat, wie parallel die Entwicklungen dann in West und Ost doch gelaufen sind. Und trotzdem gab es, Herr Kadrizki, ja so eine Haltung, die sagte, na ja, alles nicht so schön, aber ihr habt wenigstens schon die Produktionsmittel verstaatlicht, ihr seid ja schon weiter als wir. Das kann sein. Und ich würde auch sagen, nachdem jetzt das Wort Totalitarismus-Theorie im Raum schwebt, die also davon ausgeht, dass Totalitarismus braun und rot gleich ist, als Historiker habe ich da auch immer gesagt, so kann man an die Sache nicht rangehen. Ich fand das Fürchterliche an der DDR, das relativ Entlastende ist natürlich, dass dies kein Mörderregime war, dass Kriege angefangen hat und aus andere Bevölkerungen in Europa systematisch liquidiert hat. Das war das Entlastende. Das Schlimme aber war natürlich, dass die eigene Bevölkerung unterdrückt wurde, was ja die Nazis nicht gemacht haben. Die Nazis haben ja sehr viel mehr mit Konsens gearbeitet. Die Bevölkerung in der ganzen Breite, selbstverständlich, Sie brauchen mir jetzt nicht zu sagen, dass die Kommunisten und Sozialdemokraten und alle Oppositionellen ins KZ gesteckt wurden, aber es war viel mehr konsensorientiert als die DDR. Gut, jetzt lassen Sie uns nicht die Totalitarismus-Theorie nachholen, aber sie hatte Auswirkungen auf die Betrachtungsweise der DDR. Das wäre meine eigene Sendung. Ich wollte nur sagen, das war schon ein entlastendes Argument, was wir uns damals klar gemacht haben. Aber dies hat überhaupt nicht bedeutet, dass wir auch nur eine Stunde hätten in der DDR leben wollen. Und dass dies unsere Vorstellung war von einer Gesellschaft, für die wir kämpfen und für die wir andere Leute überzeugen wollen. Lassen Sie uns an dieser Stelle nochmal einen kleinen Bruch machen, bevor wir dann in die letzten halben Stunde zu unserer Schlussbilanz kommen. Die ersten zwei Stunden sind schnell vergangen. Und diese Zäsur macht Peter Lichter mit seinem Titel Ihr lieben 68er.